gute Zeit bricht an. Wir gehen zum Mars und weiter noch. Tausend Köpfe sind erlogen, nur deshalb immer ein schönes Loch. Als Preis.